Sunshine Stop and Go mit einer Warnmeldung. A5 Heidelberg Richtung Karlsruhe zwischen dem Kreuz Walldorf und der Raststätte Bruchsal. Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Wir befinden uns in der Trackstar Mix Mission 08 und jetzt im Mix von Nick Chagall. Thank you. Sunshine Stop and Go mit einer Warnmeldung A3 Frankfurt Richtung Würzburg. Zwischen Aschaffenburg West und Tunnel Einhausung Ost. Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Hier ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Sunshine Live Stop and Go mit einer weiteren Warnmeldung. A5 Darmstadt Richtung Heidelberg zwischen dem Kreuz Weinheim und Hirschberg. Gefahr durch ungesicherte Unfallstelle.